Zum 68. Gründungstag der DVRK fanden kürzlich im indischen Soziophilosophie-Studentenkomitee Seminar, Bücherausstellung und Filmvorführung sowie in der nigerianischen Lebensmittelfirma Tripulio Filmvorführung und in den zwei Stellen, die dem äthiopischen nationalen Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitee unterstellt sind, Seminare statt. In den Ausstellungssalen waren die Bücher über die großen revolutionären Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zur Schau gestellt. In den Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie das Feuerwerk des großen aufblühenden Staates gezeigt. Die Redner würdigten die Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung der DVRK und deren Verstärkung und Entwicklung und betonten, mit dem Genossen Kim Jong-un könne die DVRK als Paradies des Volkes ewig glänzen.